1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Freitagnacht. Da sage ich euch nichts Neues. Aber vielleicht für die Leute, die uns nicht so regelmäßig sehen, Freitagnacht. Das heißt, wir haben eine offene und freie Themenrunde. Jeder kann hier anrufen zu jedem Thema, über das er gerne sprechen möchte. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer ist ein junger Mann mit dem schönen Namen Aaron. Guten Morgen. Guten Morgen. 28 Jahre alt. Korrekt. Schön, dass du da bist. Hallo Domian. So, um was geht's? Ich wollte schon vor 2 Tagen mit dir sprechen, und zwar als das Thema kuriose Unfälle dein Thema war. Ja. Ich habe eine lustige Geschichte, was sicherlich Deutschland aufheitern wird. Wir sind sehr gespannt. Und zwar habe ich vor genau 10 Jahren meinen 18. Geburtstag in El Arenal verbracht. Wo? In? In El Arenal, Mallorca. Ah, ja. Es fing schon recht kurios an, als wir dann in unser Hotelzimmer gekommen sind, mit richtiger Partylaune, mussten wir schon ein Hotelzimmer vorfinden, was keine Hotelzimmertür hatte. Bedeutete, wir sind sofort auf die Meile gegangen, wir haben 2 Personen abgestellt, die unser Hotelzimmer bewachen, und wir haben dann im Laufe des Abends natürlich auch Mädels kennengelernt. Ja, und dann hat es sich natürlich auch so ergeben, dass man dann ein Mädel gefunden hat, was dann auch mit einem intim werden wollte. Ja, verstehe ich schon. Gut, und das bin ich auch tatsächlich. Ich habe ein Mädchen gefunden, was dann sich auch hat erbarmen lassen, dass wir dann in ihr Hotelzimmer gegangen sind, als ich dann sagte, du, unser Hotelzimmer, das ist nicht unbedingt so toll, gerade wenn es dann nur 5 Quadratmeter groß ist und keine Hotelzimmertür da ist. Und ja, man ist dann natürlich intim geworden. In ihrem Hotelzimmer? In ihrem Hotelzimmer, genau. Und irgendwann hat es sich natürlich gesteigert in der Form, dass man ja Sex hatte, wilden Sex hatte. Ich wollte jetzt ja nun alles geben. Es war mein 18. Geburtstag. Ich war der Mega-Hengst an diesem Abend. Ja. Habe aber, glaube ich, zu tief ins Glas geschaut. Ja. Ich habe dann zumindest irgendwann so ein leichtes, kugeliges Gefühl im Bauch gehabt. Und die Kugel, die war wirklich extrem, also zumindest in der Form, dass ich merkte beim Sex, als ich sie dann von hinten genommen habe, ey, das wird jetzt richtig übel. Und ich war noch am Überlegen, brichst du jetzt ab oder brichst du nicht ab? Nein, ich war ja der Hengst und ich wollte jetzt unbedingt weitermachen. Ja. Hab ihr dann gesagt dazu, lass uns dann vielleicht mal in die Missionarstellung übergehen, das ist ein bisschen ruhiger für mich, als wenn ich da jetzt hinten drauf hänge wie ein Stier. Ja, und wir haben Sex, und was ist passiert? Währenddessen ist die Kugel stärker geworden und ich konnte einfach nicht mehr, und ich habe der Frau mitten ins Gesicht gekotzt. Nein. Doch. Ich habe ihr mitten ins Gesicht gekotzt, ich habe mein Frühstück gesehen, ich habe mein Mittag gesehen und mein Abendessen. Das ist ja wirklich köstlich. Das ist natürlich nicht köstlich gewesen für deine Geschlechtspartnerin. Und das Schlimmste ist, ich konnte mich noch nicht mal entschuldigen bei der Frau. Weil? Ich habe diese Frau nach dieser Aktion nicht wieder gesehen. Die ist sofort auf ihre Toilette gerannt, logischerweise. Und hat sich dann da drin eingeschlossen. Eingeschlossen? Und du, ja, bist ab, und, du bist, eingeschlossen. Und du bist abgehauen? Naja, gut, ich habe gewartet, ich habe auch noch geklopft, also da bin ich ja Kumpel und habe mir gesagt, okay, du wirst dich auf jeden Fall entschuldigen bei der Frau. Ja. Aber die hat wirklich nicht mehr aufgemacht, sie hat nicht mehr mit mir gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie einen schweren Schock erlitten hat durch die ganze Aktion. Pass auf, sie wird gleich anrufen und mir davon erzählen. Ist heute noch gebeutelt. Seit 10 Jahren liegt mir das auf der Seele. War sie eine Deutsche? Das war eine Deutsche aus Bochum. Aber, also in dem Moment, ihr wart noch mitten im Koitus. Genau. Und in dem Moment überkommt es dich und du kotzt ihr volle Kanne ins Gesicht. Ja, total. Was macht das kleine Mädel da in dem Moment? Schreit es? Nee, also sie war so geschockt, logischerweise. Also ich war ja auch geschockt. Ich war ja auch total geschockt. Die Situation war einfach die, dass ich nicht mehr konnte. Also ich habe dann ja auch schon gemerkt, wenn man dann so leicht, ich meine, kennt jeder, wenn man kotzen muss, dann kommt so dieses Würgegefühl und ja. Ja, manchmal kann man wirklich nicht, dauert das nur ein paar Sekunden und dann passiert es. Korrekt, also nein, es war einfach auch die Masse, weil wir jetzt ja auch nun mal richtig in Action gewesen sind. Ja, ja, ja. Die Masse war einfach anscheinend so viel, weil ich dann ja auch noch über den Tag dachte, Mensch, jetzt musst du viel essen, damit du auch viel trinken kannst, damit du lange was die von der 18. Geburtstag die Arme, hast. Die ist traumatisiert für ihr Leben. Die muss total traumatisiert gewesen aber sein, hallo. Weil sie hat ja noch nicht mal mehr was gesagt. Du. Die hat ja also dann auf der Toilette gesessen. Ihr wart ja in ihrem Hotelzimmer, in ihrem Bett. Korrekt, ja. Das heißt, das ganze Bett war ja auch versaut. Ja, beziehungsweise, ja, richtig, das Laken. Sie hat natürlich das Haupt abgekriegt. Nachdem sie dann schweigend im Badezimmer war und immer noch weiter schwieg und schwieg, dann bist du irgendwann gegangen. Irgendwann bin ich gegangen, ja. Ja. Vor allem, ich habe mir dann auch gedacht, das ist jetzt sicherlich das Beste für dich, weil irgendwann müssen ja auch ihre Freundin, die ja mit ihr im Hotelzimmer waren, die waren dann bloß weg. Ach so, das war ein Mehrbettzimmer. Ja, also ich glaube, zu dritt haben die mir das auch geschlafen. Ach so, ja, die werden sich gefreut haben, als die dann zurückkamen. Die hast du auch am nächsten Tag nicht mehr irgendwo gesehen, auf der Straße oder so? Nein, also ich komme nicht aus Bochum, ich komme aus Norddeutschland. Ja. Und klar, ich meine, da unten Partymeile, da treffen sich dann halt alle Nationen und Völker. Also ich habe auch beschämenderweise nicht mehr den Vornamen im Kopf. Ist jetzt ja auch schon 10 Jahre her. Ja. Ich weiß nur, dass die Dame aus Bochum kommt. Damals hatte sie lange blonde Haare, war gut gebaut. Ich glaube, du brauchst sie gar nicht beschreiben. Ich glaube, wenn die junge, also sie weiß es wenn die junge Dame uns jetzt zuhört, weiß sie absolut Bescheid. Das heißt, du bist auch nicht zum Orgasmus gekommen. Oder weißt du? Nein. Das war ja mitten dabei. Verstehe, ja. Natürlich. Hätte ja sagen können, dass das schnell noch passiert ist. Oder mitten im Orgasmus vielleicht sogar. Wäre dann, glaube ich, zu viel des Guten gewesen. Das hat dann schon so gereicht. Es gab eine ganze Weile, Stefan Raab hat doch so, guckst du ab und zu TV Total? Ab und zu, ja. Ja, Stefan hat ja diese, ich weiß gar nicht, wie das nennt, diese Knöpfe, wo er so drauf drückt und da werden so kleine Einspieler gezeigt von anderen Sendern. Ja. Und da hatte er eine ganze Weile einen wunderbaren Einspieler von einer Moderatorin aus Schweden, die so eine alberne Nacht-Quiz-Show moderierte. Okay. Und die mitten in der Moderation kotzte. Mitten in der Moderation. Man sah ihr an, dass so ein paar Sekunden verzog sich das Gesicht und sie überlegte, wo soll ich jetzt aus dem Bild rausgehen, aber sie ging nicht raus und dann kam ein Schwall aus ihrem Inneren heraus und wunderbar. Also so musst du dir das auch vorstellen. Das so habe ich es genau mir gerade vorgestellt. Also ich habe nur eine Person danach in diesem Moment so kotzen sehen wie mich und das war Homer Simpson. Also ich habe mal eine Folge gesehen, da hat Homer Simpson kotzen müssen. Das war halt auch dieser Riesenschwall. Und genau diesen Schwall hat diese Dame leider abgekriegt damals. Lieber Aaron, danke für deinen Anruf. Was mir unheimlich peinlich war. Das glaube ich. Und du entschuldigst dich ja jetzt nachträglich, falls sie zuhört. Auf jeden Fall, ja. Es tut mir leid. Liebe Schöne aus Bochum, korrekt. Aaron tut es irre leid und er ist im Prinzip ein ganz netter Kerl. Ja, ich hoffe. Das bin ich eigentlich. Danke für den Anruf, alles Gute. Du, mir kriege ich noch ein Autogramm? Sehr gerne, du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Vielen Dank. Tschüss. Mach's gut, ciao. Jo. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, kostenfrei natürlich, oder ihr mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Christoph, 26, guten Morgen. Ich grüße dich, Jürgen. Hallo Christoph. Ja, ich habe ein riesengroßes Problem, ich bin absolut in der Zwickmühle im Moment. Ich, wie gesagt, 26, weißt du, ich bin jetzt mit 9 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Seit 9 Jahren? Richtig. Ja, lange Zeit. Ja, ist richtig. Wir kennen uns seit klein an. Erste Liebe? Ja. Gut, mit 17 bei mir ist normal, dass es die erste große Liebe war, ne? Oder ist. Ja, gibt's halt auch schon andere Geschichten, aber egal. Okay. Ja, ich habe ein großes Problem. Meine Freundin ist im Urlaub mit ihren Eltern. Die hatte ein großes Problem mit den Eltern. Wollte sich mit denen aussprechen, ist mit den Eltern in Urlaub. Mhm. Ich konnte nicht mit. Wollte ich eigentlich auch nicht, weil es eine private Angelegenheit zwischen den Eltern und der Freundin war. Mhm. Meine Freundin hat eine Katze. Eine Katze? Richtig. Sollte ich in der Zeit aufpassen? Und ich habe die größte Dummheit meines Lebens gemacht. Ich bin mit der besten Freundin von ihr fremdgegangen, in der Zeit, wo die im Urlaub war. Mit der besten Freundin deiner Freundin? Richtig. Ich muss dazu sagen, die kenne ich auch schon seit klein an. Und wieso sagst du das dann? Was hat das mit der Katze deiner Freundin zu tun? Richtig, ja, die ist uns leider gestorben. Moment mal, die Katze deiner Freundin, deiner Geliebten ist gestorben? Richtig, und wir den Beischlaf vollzogen hatten. Warum ist die Katze gestorben? Ja, hört sich jetzt kurios an, im Backofen. Wie bitte? Ja, wir haben uns Pizza gemacht. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe ein Backblech, was nicht durchsichtig ist, so ein schwarzes Backblech, wo man nicht durchgucken kann. Ja. Ich lebe allein, ich bin ein bisschen unordentlich, ich hatte die Backofentür auf, nicht sauber gemacht, die Krümel nicht rausgemacht, da ist die Babykatze wohl in den offenen Backofen getan. Wie groß war die Katze? Die ist 5 Wochen alt gewesen. Ach so eine ganz, du sagtest gerade Babykatze, ich hatte es nicht verstanden. So, ja. Die ist da reingeklettert in den Backofen. Oh, und ich hatte dieses Blech ganz oben. Ich mach immer den Fehler, ich heiz mich vor. Ich hab die 2 Pizzen auf das schwarze Backblech gemacht, Tür zu, auf 250 Grad, auf volle Pulle. Das, wie ich es leider immer mache, ich sag jetzt mal wirklich leider, weil es jetzt absolut scheiße ist. So, und währenddessen hast du Sex mit der Freundin mit der besten Freundin deiner Frau Freundin. Hat dieses kleine Tier denn nicht irgendwie geschrien oder gekratzt? Ja gut, wir hatten die, ich hab 3 Zimmer-Wohnung, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Tür zugemacht. Ich weiß nicht, warum. Das mache ich so. Ich mache immer die Schlafzimmertür auf, wenn keiner da ist. Instinktiv Tür zugemacht und hab nicht mitgekriegt. So. Ich mache den Backofen auf, die zieh das Blech raus und ich denke, was ist denn jetzt los? Ich hab gedacht. Was hast du da gesehen? Ja, eine Katze, die da lag. Und ich habe gedacht, ich träume. Wie sah die aus? Verkohlt? Nee, verkohlt nicht. Im ersten Moment sah die so aus wie immer. Nur ein bisschen verschrumpelt. Oh Gott. Ja, das arme Tier. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist am Mittwoch passiert. Bis Mittwochmittag hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht damit gerechnet. Dass sowas überhaupt passiert und dass mir sowas noch passiert. Das ist in deiner Wohnung passiert. Das ist in meiner Wohnung passiert. Und die Katze gehört deiner Freundin? Meine Freundin ist 2 Wochen... Ja, das habe ich verstanden. In Ägypten. Und 2 Wochen eine Katze alleine ohne Futter geht nicht. Wohnt ihr auch zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Das heißt, du hast die Katze dann von deiner Freundin mitgenommen in deine Wohnung? Richtig. Ja, und was mache ich jetzt? Absolut. Ja. Jürgen, das ist wahrscheinlich die schlimmste Situation, die ich jetzt in meinen 26 Jahren erlebt habe. Allerdings. Ich habe 2 Probleme. Einmal fremdgehen ist eine Sache, ist absolut scheiße, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und dann noch mit der besten Freundin. Das kommt noch dazu und die Katze. Weil ich kann, wie kommt das? Auf einmal die Katze 5, ich kann jetzt nicht sagen, die ist aus Altersschwäche gestorben. Ja. Auf einmal. Ich bin noch ganz geschockt, weil ich mir das gerade vorstelle, wie schlimm das für das Tier gewesen sein muss. Wenn sich der Backofen aufheizt auf 200 Grad, das ist ja ein ganz schlimmer Tod. Ja. Jürgen, ich muss dir ehrlich sagen, das Fremdkind ist eine Scheiße. Wenn die da deswegen Schluss gemacht hätte, wäre eine Sache. Aber mir tut das für das Tier echt leid. Hm. Wann kommt die Freundin? Wann kommt deine Freundin zurück? Ja, Mittwoch. Diese Woche, jetzt kommende Mittwoch. Ja, jetzt. Hm. Nochmal eine Frage zu der Fremdgeherei. Was war da los, dass du nun gerade mit der besten Freundin? Ja, gut, wie passiert sowas? Wir hatten ein bisschen Stress. Also ich muss dazu sagen, von meiner Freundin, der Vater ist schwer krank gewesen, hatte Krebs. Da war auch ein bisschen schlecht gelaunt gewesen, was ich auch verstehen kann. Und dadurch ist das irgendwo, hatten wir Stress. Und ich hatte zudem noch den Eindruck, dass die fremdgegangen ist. Und da wollte ich ihr auch noch eine auswischen. Wie habt ihr denn dann miteinander geredet, du und die beste Freundin, als ihr das dann gesehen habt, als ihr die tote Katze gesehen habt? Wir waren geschockt. Was hat sie denn gesagt? Ich meine, für Sie ist es ja genauso schlimm. Sie Katastrophe. Im ersten Moment waren wir sprachlos. Ja. Meine Freundin oder die hatte Tränen in Augen. Mhm. Die beiden Mädels, wie lange sind die denn schon dicke Freundin? Ja, wie gesagt, wir drei kennen uns seit der Geburt. Wir wohnen hier knapp 500 Meter, wir drei wohnen ungefähr knapp 500 Meter. Das heißt, die ganze Sache ist genauso katastrophal für die beste Freundin deiner Freundin wie für dich. Ja gut, ich sag mal, für die beste Freundin von meiner Freundin ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Ich sag mal, den Beischlaf, den kann man vielleicht jetzt mal außen vor lassen. Ja, den kann man eben auch nicht außen vor lassen. Ja, ich sag jetzt, also, im Endeffekt... Das ist beides. Es ist so eine kuriose Verknüpfung miteinander, dass man da fast sprachlos ist, wenn man das hört. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich selber höre, ich hab wirklich Tränen in den Augen. Ja, aber es hilft mir auch nichts mehr. Ja, ich Es hilft mir auch nichts mehr. Die Katze ist tot und du bist fremdgegangen. Ich muss ehrlich sagen, das Fremdgehen, das fände ich jetzt nicht ganz so schlimm. Die Katze tut mir leid. Hm. Weil ich sag mal, die Katze kann nichts für, wenn ich so doof bin. Hm. So, jetzt kommt die Freundin nächste Woche nach Hause. Ich habe überlegt, weil ich die Beziehung retten möchte, eine neue Katze zu kaufen. Weil fünf Wochen alt, ich weiß nicht, wie teuer eine Katze ist, würde ich mir dieselbe Rasse. Na, die wird doch ihre Katze wiedererkennen. Nach fünf Wochen? Ja, klar. Aber wenn man, ist sie eine Katzenfreundin? Na, eigentlich, weil die hatte schon immer Katzen, die Eltern hatten Katzen. Die ist mit Katzen groß geworden. Also ich gehe mal davon aus, dass sie sich da mit Katzen auskennt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn der Partner in Urlaub ist, mit den Eltern zum Beispiel in deinem Fall, dann telefoniert man ja auch mit zu oder simst miteinander. Seid ihr in Kontakt? Ja, SMS, ja, also wir simsen jeden Abend. Mhm. Ob alles in Ordnung ist und so. Ich habe bis jetzt immer gesagt, ist alles in Ordnung. Ja, was soll ich machen? Mhm. Was soll ich sagen, ist größte Scheiß. Jetzt hättest du gerade, hast du dir eine Möglichkeit ausgedacht mit der Katze. Wie würdest du denn umgehen wollen mit dem Fremdgehen? Muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich unter den Tisch kehren lassen. Und was sagt die beste Freundin deiner Freundin? Ja gut. Ist nur halt so passiert, wie sowas manchmal passiert. War ja nicht geplant. Ja, das ist mir schon völlig klar. Aber die musste auch irgendeine Position haben. Irgendwie also musste eine Meinung haben. Die hat auch ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist mir schon klar. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Aber ihr müsst doch irgendwie beraten haben. Was machen wir jetzt? Was hat sie denn gesagt? Ja, nicht. Das ist ja das Problem. Sie will mit mir jetzt im Moment auch Abstand oder von mir Abstand haben. Die geht bei mir nicht ans Telefon dran, reagiert nicht auf SMS. Wenn ich an der Tür klingel, macht sie nicht auf. Von wem ging denn dieses Fremdgehen aus? Von beiden. Hm. Also das, wie gesagt, das war nicht geplant, hat sich so ergeben. Hm. Also Christoph, es widerstrebt sich alles in mir, wenn ich mir vorstelle, dass du da jetzt irgendeine komische Lügengeschichte aufbaust. Jürgen, ich muss ehrlich sagen, dafür ist das Thema zu heikel und mir persönlich zu ernst. Ja, eben, mir auch. Und ich wollte du willst, einfach... Du willst sauber da rauskommen? Ja, sauber rauskommen komme ich eh nicht mehr. Ja, aber du willst einigermaßen unbeschadet da rauskommen. Ich möchte die Beziehung retten. Ja. Was denn das in der... Ich weiß. Ich kenne mich jetzt seit 26 Jahren. Aus Fehlern habe ich immer gelernt. Ich weiß, dass mir sowas nie wieder passieren würde mit einem Fremdgehen. So, und wenn es dann doch irgendwie rauskommt? Das wird nicht rauskommen. Das sagst du. Du weißt ja gar nicht, was in der Freundin deiner Freundin vorgeht. Ja, gut, du weißt ja gar nicht, wie die vielleicht mit der Gewissensbelastung gar nicht fertig wird. So, dann stell dir mal vor, die spricht zuerst. Wie stehst du dann da? Dann ist komplett Ende. Also, ich... finde diesen Fall wirklich so kurios dramatisch, dass ich glaube, dass man da nur mit ganz, ganz, ganz offenen Karten spielen kann. Alles andere ist Murks, was da rauskommt. Habe ich mir auch überlegt, mit offenen Karten. Oder dann das ist natürlich ganz schlimm, ja. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Mein Gott, das ist eine Tierfreundin, die hat eine kleine Katze und du erzählst hier sowas. Das ist grauenhaft und dann auch noch in dem Zusammenhang. Ich bin ja auch ein Tierfreund. Ja. Ist nicht so, dass ich das jetzt extra gemacht habe. Ja, nee, das ist mir auch klar. Das meine ich auch gar nicht. Ich weiß da keine, ich weiß da keine kluge Lösung, da rauszukommen. Ich finde, du sollst da auch gar nicht so rauskommen. Jürgen. Ja. Bis Mittwochmittag hätte ich mir in kühnsten Träumen nicht damit gerechnet, dass mir sowas passiert. Ja, aber nur wenn ist es passiert. Wenn ich die Möglichkeit hätte, die Zeit rückgängig zu machen, ja, das ist mir klar. Der Erste, der sowas gemacht hätte. Das müssen wir jetzt gar nicht besprechen. Also, ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt, Christoph. Ja, nur ich finde, ich finde, da kann man jetzt nicht, da kann man sich nicht davon stehlen mit Lügen. Eine kurze Frage habe. Ja. Wie soll ich sowas am besten verkaufen? Das sollst du gar nicht. Du sollst es nicht am besten. Nein, du sollst es nicht am besten verkaufen. Du sollst dann verdammt nochmal auch zu dem stehen, was du dazu verantworten hast. Mit all den Konsequenzen, die damit verbunden sind, finde ich. Finde ich. Ich kann dir nichts anderes sagen. Ich kann dir so meine persönliche Meinung sagen. Deswegen hast du ja wahrscheinlich auch angerufen, um das zu hören, meine Meinung zu hören. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, Christoph. Es ist ein tragisches Unglück und eine schlimme Geschichte in einem. Nimm es ganz einfach so hin und du musst es eh für dich entscheiden, was du machst. Wir beenden mal das Gespräch. Ich danke dir trotzdem. Ja. Christoph, mach's gut. Tschüss. Okay, da auch. Tschüss. Mann, oh Mann, oh Mann. Arme Katze. Arme Katze. Angelika, 41, guten Morgen. Morgen. Morgen, Domian. Angelika, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Du hast irgendwann mal, ich weiß die Sendung nicht mehr, mal gesagt, dass eine Krankheit das Leben verändert. Ja. Das ist bei mir. Also ich habe seit mit 16 den Blinddarm rausgeholt bekommen. Mhm. Und habe dann danach, so nach einem Jahr, immer mehr Schmerzen im Unterleib bekommen. Mhm. Bin dann mit 17 in die Uniklinik gegangen. Kannst du mir, Angelika, ein bisschen näher in das Telefon gehen? Das ist so ein Rauschen und Summen. Ja, das ist mein komisches Telefon. Das ist manchmal da und manchmal nicht. Auf jeden Fall bin ich dann in die Uniklinik gekommen. Mhm. Meine Mutter hat mich da noch hingefahren. Dann haben die mich untersucht, weil ich Wanderschmerzen hatte. Was heißt das? Kann man sich vorstellen. Das fing vorne im Unterleib an, ging dann rüber in die rechte Seite, einmal rund um den Rücken und kam dann auf der anderen Seite quasi wieder in der Taille quasi raus. Ja. Einmal rundrum. Ja. Dann haben die mich untersucht, eine Woche an den Tropf gelegt und anschließend meinten sie zu meiner Mutter, ich sollte mal 10 psychiatrische Stunden nehmen. Wäre ein Simulant. Mhm. Gut, dann bin ich wieder arbeiten gegangen, dann bin ich auf der Arbeit zusammengebrochen, mhm. ins Krankenhaus gekommen und dann haben die festgestellt, dass ich unter der Blinddarmnarbe einen apfelsinengroßen Verwachsungsknoten hatte. Ach. Weil durch eine Öffnung der Bauchdecke kann man Verwachsungen bekommen, Frauen sowie Männer. Ja, das habe ich auch schon mal gehört, ja. So, mhm. und die kann man natürlich auch nicht auf dem Ultraschall sehen, sondern nur höchstens diese Knoten, wenn das Vernarbungen schon sind oder so Knorpelstränge, dann kann man es eventuell Und das erkennen. Ding war Apfelsinen groß? Das war ein Knoten, der unter der Blinddarmnarbe ja, war. So groß wie eine Apfelsine? So groß wie eine Apfelsine. Den hat man mir dann entfernt, das war 1990. Mhm. Dann bin ich 91 wieder ins Krankenhaus gekommen, weil ich wieder Unterleibschmerzen hatte. Mhm. Dann habe ich eine Mikrochirurgie bekommen. Da ist noch ein Arzt aus Düsseldorf damals gekommen, so ein Professor. Mhm. Da haben die mich 6,5 Stunden operiert, um diese Verwachsungen, Fäden quasi komplett zu lösen. Also es war dann wieder zu Verwachsungen gekommen? Genau. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass ich das chronisch habe. Ja. Habe jetzt 15 OPs schon hinter mir. Und das sind immer Verwachsungen im Bauchraum in der Nähe dieser ehemaligen Narbe? Oder der Narbe. Ja, mittlerweile ist es so, dass der Herd, der ist mittlerweile quasi an der, kann man sagen, an der Blinddarmnarbe, ja. aber strahlt im ganzen Unterleib durch. Ja. Also mittlerweile, ich habe jetzt auch keinen Eileiter mehr dadurch, habe nur noch einen Eierstock. Mein Darm ist jetzt mittlerweile auch schon umwickelt. Und an der Bauchdecke schon festgewachsen, sodass sie mich auch nicht mehr öffnen können. Also es operiert mich keiner mehr. Mein Frauenarzt, also ich wollte gerne eine Totaloperation jetzt haben, mhm. weil ich halt einen Eierstock noch habe, mhm. der mit Zysten immer befallen wird. Mhm. Aber diese Zysten kann man normalerweise mit einer Bauchspiegelung ganz kurz punktieren mhm. und dann wäre die weg. Ja. Die Zysten sind aber noch ein anderes Thema, ne? Das hat mit diesen Verwachsungen nichts zu tun. Das ist eine Endometrose, die ich zusätzlich noch dazu habe. Ja. Mhm. Aber die man natürlich eindämmen könnte, wenn keine... Aber du stehst jetzt vor dem Problem, dass man dich jetzt nicht mehr aufgrund der komplizierten Verwachsungen nicht mehr operieren kann. Richtig. Was bedeutet das, dass der ganze Bauchraum zuwächst? Also mein Bauch ist mittlerweile, ich habe jetzt seit 2004 einen kleinen Stopp, aber auch nur einen kleinen. Und da hatte ich 3 Darmverschlingungen von, ich glaube, das waren 3, 5 und 9 Zentimeter, war der Darm schon aufgeblubbt. Auch ausgelöst durch die Verwachsung? Durch die Verwachsung, weil der zugezogen wird. Verstehe. Und da wollten die mir schon einen künstlichen Darmausgang damals legen. Ja. Da habe ich aber doch noch Glück gehabt, dass ich einen sehr guten Professor im Mechernich in Euskirchen... Wäre das die Rettung für dich, ein künstlicher Ausgang? Nein. Das ist eine Begleiterscheinung durch die Verwachsung, weil meine Organe zugezogen werden. Es kann demnächst die Gallenblase dran sein, es können die Gallenwege sein. Das heißt, die Verwachsungen sind ja wie ein Spinnweben. Ja, so habe ich mir es gerade auch vorgestellt. Das heißt, du sitzt quasi auf einem Pulverfass. Richtig. Im schlimmsten Falle könntest du an diesen Verwachsungen sterben? Ja. Und kein Mensch weiß, wann das sein könnte oder wie lange sich diese Verwachsungen noch hinziehen oder ob die aufhören? Keiner weiß. Also momentan, man hat mir so gesagt, momentan habe ich hier einen Stopp. Daher bräuchte ich mich hier auch nicht aufregen. Aber ich für mich im Inneren denke mir immer, ja. Wie jetzt gerade hatte ich eine Zyste von 9 Zentimeter am Eierstock. Und die haben die mir mit Hormone quasi zum Platzen gebracht, weil die mich ja nicht mehr operieren. Und diese Schmerzen, die kann sich kein Mensch vorstellen. Ich lebe dann nur noch von Schmerzmitteln. Okay. Sag mal, wenn die sagen, dass diese Verwachsungen gestoppt, einen Stopp haben im Moment, wie sieht man das? Kann man das irgendwie mit Ultraschall oder mit Röntgenaufnahmen sehen? Die Verwachsung kannst du gar nicht sehen. Woher weiß man, dass es gestoppt ist? Weil ich halt zurzeit bedingte Schmerzen habe. Das kann aber jederzeit wieder losgehen. Das ist das Süße. Ich kann jetzt einkaufen gehen, bücke mich, gehe hoch, fange an zu schreien, weil in dem Moment ein Faden sich um irgendein Organ gedreht hat und dann zuzieht. Lebst du nicht in ständiger Angst und Panik? Ja. Also bei mir ist es so, dass ich dadurch sehr viele Arbeitsstellen verloren habe. Das glaube ich. Von wegen, das Thema war, eine Krankheit hat mein Leben verändert. Das bedeutet, dein ganzes Leben ist radikal umgedreht wahrscheinlich, seitdem du diese Erkrankung hast. Ja, weil es ist so viel. Also manchmal habe ich das Problem, ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr ich selber bin. Also ich gebe mich manchmal, ich bin ein sehr lebenslustiger Mensch, ich bin eine kölsche Natur. Aber manchmal ist es mir alles einfach zu viel, weil durch den Darm darf ich viele, viele Sachen nicht mehr essen, weil der halt dadurch sehr gelähmt ist. Also er arbeitet 20 Zentimeter nicht mehr richtig, weil er da starr ist. Das heißt, ich darf keine Nüsse, kein Obst, was bläht, Gemüse, was bläht, alles, was so lecker. Hast wahrscheinlich auch immer wieder Schmerzen? Immer wieder Schmerzen, lebe fast mit 120 Tropfen Neuvalgin am Tag. Kannst dich nicht so bewegen, wie ein normaler Mensch sich, ein gesunder Mensch sich bewegen kann, weil du Angst hast, dass irgendwas da platzt oder kaputt geht? Ja, nee, platzen kann ja nichts, aber es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Sport mache oder ich renne, man sagt ja immer, wenn man rennt, Frauen sind ja im Unterleib eh empfindlicher, aber ich merke diese Schläge im Unterleib und ich merke einfach, wie es zieht. Also, es ist ja logisch, es ist ja links und rechts und oben und unten überall angedockt. Ja, also unterlässt man das, weil man schon Angst hat, dass dann irgendetwas passieren könnte. Das ist unangenehm, genau. Lebst du allein oder hast du Familie? Klar, ich habe Familie, die wissen das ja auch alle und die unterstützen mich auch. Hast du Kinder? Nein, kann ich ja nicht bekommen. Das ging aufgrund der Erkrankungsgeschichte ging das auch früher nicht. Weil mir ja ein Organ nach dem anderen entfernt wurde. Verstehe. Wie verhält sich dein Mann zu dieser sehr schweren Erkrankung? Ich habe keinen. Also ich habe nur einen Partner. Ja. Ich habe 3 Ehen hinter mir, die nicht sehr rücksichtsvoll waren in der Hinsicht. Weil es ist auch so, ich merke meine Schmerzen manchmal nicht mehr, weil man kann sich an den Schmerzpunkt gewöhnen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Sex je nachdem hat im Geschlechtsverkehr, kann es natürlich auch wieder sehr unangenehm sein. Und entweder sagt man dann, okay, du gehst durch, oder halt der Körper signalisiert direkt von vornherein, stopp, ich will erst gar nicht. Aber dann weiß man auch schon wieder, dann ist da was im Körper drin. Da stimmt wieder was nicht. Bist du berufstätig jetzt gerade zur Zeit noch, oder geht ja, das gar nicht? Ja, ich gehe so vier, also so zwei, drei Tage in der Woche arbeiten, 4 Stunden. Was machst du? In der Reinigung, ich bügle da, weil das ist eine bewegende, ich stehe dann mehr, muss mich nicht viel setzen oder dergleichen. Wie lebst du mit dieser permanenten Angst, dass dir quasi von innen die Schlinge zugezogen wird? In Panik. Also in Panik. Ich habe, wie soll man das erklären? Wie du eben schon fast so sagtest, wie ein Tick mit Zeitbombe fühlt man sich. Hast du mal versucht, irgendwie übers Internet rauszukriegen, ob es andere Menschen gibt, die genau diese Erkrankung haben? Ja, es gibt Menschen, die sind noch schlimmer. Die können schon fast gar nicht mehr sich teilweise bewegen und dergleichen. Mhm. Also Verwachsung ist sehr schlimm. Was mich am meisten betrifft, also was ich am liebsten habe, das ist einfach, ich möchte gerne wieder einen Arzt haben, wo ich wüsste, der mich nochmal operieren würde, weil der Doktor hier aus dem Weihertal, der Professor, der mich immer operiert hatte, der ist ja verstorben. Mhm. Den gibt es leider nicht mehr und der kannte mich. Ich könnte ja Angelika mal meine Zuschauer und Zuhörer mal fragen, wer vielleicht in dieser Beziehung etwas weiß, eine Erfahrung hat, bundesweit in Deutschland oder in der Schweiz oder Österreich. Ja, vor allem, ich habe ja schon so viele Therapien hinter mir. Ich war in Essen, da haben sie mich eine Woche mit Kochsalz vollgepumpt. Habe ich also eine Kochsalzlösung in den Unterleib gemacht bekommen und musste irgendwie so eine Rollkur, damit einfach, die wollten die ersticken, weil wenn kein Sauerstoff oder irgendwie, ich weiß nicht, wie sie das meinten, durch das Wasser sollte das absterben. Aber die sind... Okay, egal, vielleicht können wir die, ich weiß es nicht, vielleicht ist die Hoffnung auch nur sehr gering, aber egal, wenn sie gering ist, ist sie immerhin, ist etwas Hoffnung da. Vielleicht meldet sich ja jemand, der jetzt genau zugehört hat, der diese Erkrankung kennt, der vielleicht sogar einen Spezialisten irgendwo kennt oder eine neue Behandlungsmethode. Ja. Bitte an uns sich wenden, mailen, domian@wdr.de oder auch gerne schreiben. Einfach WDR 1 Domian, Postfach 50 600 Köln. Das ist lieb von dir, weil man kommt so auch nicht mehr weiter. Ne? Ja, ich glaube das. Meine größte Sorge ist einfach, dass irgendwann mein Darm so beschädigt ist, dass ich halt wirklich irgendwann mal so einen künstlichen Darmausgang bekomme. Deswegen. Und ich denke mal, das ist nicht... Also ich habe im Altenheim gearbeitet, ich weiß, was es heißt. Ne? Angelika, ich würde dir jetzt gerne am Ende unseres Gesprächs noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja. Das wäre vielleicht ganz gut, dann könnt ihr auch in Ruhe ein bisschen weiterreden und ich habe den Aufruf an meine Zuschauer und Zuhörer gemacht, in der großen Hoffnung, dass wir vielleicht für dich einen interessanten Tipp bekommen. Das ist super lieb von dir, Dominik. Dann bitte ich dich aufzulegen, wir rufen dich gleich zurück und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Und ich dir ein schönes Wochenende, wenn du frei hast. Ich habe frei. Okay. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Nikolaus. Nee, Nikolas. Nikolas. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Kein Problem, guten Morgen. Nikolas, 32 Jahre, hallo. Aus Hamburg. Aus Hamburg. Ja. Vielen Dank, dass ich bei euch Gehör bekomme. Und zwar, mein Problem ist folgendes. Ich habe einen Vater, der ist schwer an Krebs erkrankt und jetzt seit gut, oder sagen wir fast 2 Monaten in einem Hospiz hier bei uns in Hamburg. Und für mich und natürlich auch meine Geschwister und Angehörigen, wie geht man mit so einer Situation um? Also der Vater ist noch nicht sehr alt, der ist noch keine 70, wird nächstes Jahr 70. Mhm. Was für eine Krebserkrankung hat er? Der hat Prostatakrebs, nicht richtig behandelt, nicht richtig erkannt. Mhm. Die hat dann gestreut, ist dann auf die Weichteile und dann weiter ins Knochengerüst gestreut. Sehr aggressiver Krebs, ja. Ja, genau. Also man sagt irgendwie vierfach Krebs, das war das Letzte, was er mir irgendwie noch so verständlich gegeben hat. Und dann kam noch irgendwie eine psychische Erkrankung, die er schon lange hatte. Er fing dann an mit Chemotherapie und, so das, ich will nicht sagen, das normale Procedure, das kenne ich ja gar nicht. Also auf jeden Fall ein ganz... Aber er ist jetzt austherapiert, man kann nichts mehr machen und er ist jetzt in einem Hospiz. Genau. Ja. Und meine Frage oder ja, sozusagen, ja, bitte ist vielleicht, dass du mir da irgendwie ein bisschen Hilfeleistung geben kannst. Wie geht man mit so einem Menschen würdevoll um? Also dieses Hospiz hier in Hamburg, die kümmern sich wirklich herzlich um ihn. Aber ich, wie gesagt, 32, mein Bruder, der ist 38 und der andere ist irgendwie 44, wir sind alle berufstätig, ja. Versuchen irgendwie regelmäßig bei ihm vorbeizuschauen. Lebt die Mutter noch? Wir sind geschieden. Ach so. Mhm. Ja, aber sie war inzwischen auch nach langer Trennung mal wieder bei ihm und hat ihm sozusagen dann auch... Ja, und er hat keine... Er hatte keine gehalten oder sich zumindest um ihn gekümmert. Ja, er hatte keine Freundin zum Schluss. Ja, er war da noch ein paar Mal verheiratet, aber diese... Also die Hauptbezugspersonen seid ihr drei Jungs? Genau. Mhm, ja. Ja. Mhm. Wie lange liegt der Papa jetzt da schon? Seit... Ja, knapp 2 Monaten, sag ich mal. Wie ist denn sein Zustand im Moment? Also wir waren jetzt heute Abend beispielsweise ganz aktuell da. Mhm. Und da machte er einen sehr, sehr wachen Eindruck. Und wir konnten irgendwie auch sehr schwer zwar, aber mit ihm sprechen. Zum Beispiel jetzt auch darum, wenn es darum geht, die Vorbereitung auf den Tod. Also soll heißen, ist ja eine ganz schwierige Frage, auch für uns jetzt. Also macht man sich Gedanken darum, was passiert nach dem Tod. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das relevant ist, aber katholische Erziehung sehr eingänglich damals, aber sich selber nicht mehr um den Glauben gekümmert. Und wir sind da ein bisschen anders aufgestellt, soll heißen, dass wir alle möglichen Glaubensrichtungen da auch in Bezug ziehen oder wie sagt man... Meinst du, macht man sich Gedanken darüber, was meinst du mit Mann? Meinst du, dass ihr mit eurem Vater darüber sprechen sollt oder dass ihr untereinander reden sollt? Ganz konkret heute Abend haben wir gesagt, also es ist ja nun, in einem Hospiz ist man, um zu sterben. Das ist ja nun mal der unausweichliche Weg sozusagen und haben dann, oder ich habe das dann versucht auf eine demokratische oder nicht demokratische, eine diplomatische Ebene versucht, ihm nahezubringen, ob er sich schon mal damit Gedanken gemacht hat, was es bedeutet. Also wenn man in einem Hospiz ist, bedeutet es ja, sprechen wir jetzt über Wochen oder Monate, auf jeden Fall ist am Ende der Tod. Ach, das ist ihm noch gar nicht so ganz klar? Naja, er fing dann in diesem Gespräch heute, also das ist wirklich sehr aktuell, deswegen rufe ich irgendwie heute auch an, weil mich das irgendwie so ein bisschen aufgewühlt hat. Hat ihm denn ein Arzt gesagt, dass er unheilbar erkannt? Ja, das hat er schon oft gesagt. Also er wurde schon des Öfteren, also es gibt diesen sogenannten PSA-Wert beim Krebs oder beim Prostatakrebs und der, also ich bin halt kein Mediziner, aber der ist weit über 1000. Und viele Mediziner haben gesagt, das ist eigentlich medizinisch so gut wie unmöglich, dass man so einen hohen Wert hat und dann auch noch so lange lebt. Also er hat der Krebs schon seit über 2 Jahren. Also der Krebs ist ja so weit fortgeschritten. Genau. Hat ein Mediziner ihm gesagt, dass er sterben wird? Ja. Weiß er, dass ein Hospiz quasi eine Sterbestätte ist? Ja, das hat er realisiert. Das weiß er. Ja. Und darüber habt ihr heute dann nochmal geredet, oder? Wir haben es schon ein paar Mal versucht, aber heute war irgendwie ein klares Gespräch, zumindest zwischenzeitlich, möglich. Und ich wollte da jetzt nicht irgendwie, wie sagt man... Wie stellt er sich denn dazu? Was sagt er denn? Ja, zum einen, dass er das realisiert hat, dass er wahrscheinlich nur noch wenige Tage, Wochen zu leben hat. Ja. Und zum anderen aber auch, dass er das gerne mit sich selber erstmal klar machen möchte. Na gut, das ist doch schon mal eine Aussage. Ja, also das war für uns irgendwie auch eine hilfreiche Aussage in diesem Zusammenhang. Ja, er ist geistig ganz klar? Nee, eigentlich nicht. Also es ist sehr schwankend. Also wir waren jetzt die letzten 3 Wochen da, wo praktisch eine Sprache teilweise nicht mehr möglich war. Er ist komplett bettlägerig, er kann nicht mehr aufstehen. Inzwischen, ja. Ja. Wie oft besucht ihr ihn? Du ihn? Ich 2 bis 3 Mal die Woche, wenn ich es schaffe. Ja. So, du hast gerade am Anfang gefragt, wie geht man mit einer solchen Situation um? Ja, weil, also ich habe, also Hintergrund ist, ich habe den Eindruck, dass selbst in den Situationen, wo er nicht so wach erschien, trotzdem gemerkt hat, wer da ist. Und wie man auf ihn eingeredet hat oder wie man mit ihm kommuniziert hat. Wie war oder ist denn da, wir reden mal nur von dir, dein Verhältnis zu deinem Vater? Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater? Distanziert, aber eigentlich eine dankbare Grundhaltung. Mhm. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Distanziert, warum? Bitte? Distanziert, warum? Naja, weil er war kein herzlicher Vater. Also ich habe meinen Vater durch die Trennung meiner Eltern irgendwie mit 7, 8 Jahren verloren, in Anführungsstrichen. Aber dankbare Grundhaltung inwiefern? Weil er sich irgendwie um mein berufliches Wohl, will ich mal sagen, also gekümmert hat. Mhm. Also er hat irgendwie mir Tipps gegeben, wie man sich weiterentwickelt, beruflicher sein, sag ich mal. Aber auf der emotionalen Ebene war jetzt nicht so die Zuwendung, wie ich die möglicherweise... Hast du den Eindruck, dass er sich freut, wenn du kommst? Würde ich sagen, ja. Dann ist ja eigentlich die Frage ganz einfach zu beantworten, wie man in einer solch ernsten Situation mit dem, jetzt in deinem Fall mit dem Vater, umgeht. Indem man ihn so oft wie möglich besucht, indem man so freundlich ist wie möglich, dass man genau beobachtet, wie er sich gerade gibt und wie er sich fühlt, dass man ihn auch nicht zuquatscht, sondern dass man vielleicht auch einfach mal eine Weile nur da sitzt, aber er weiß, dass man da ist. Wenn er vielleicht in einer gewissen Weise doch ein Gespräch zu einem bestimmten Thema sucht, dass man das schnell aufgreift. Im Prinzip, dass man da ist, Nikolas, dass man einfach da ist. Ja. Und so viel und so oft wie möglich, dass er das Gefühl hat, dass er in jetzt wahrscheinlich in der schwersten Zeit seines Lebens, dass sein Sohn oder seine Söhne zu ihm stehen und dass er das Gefühl hat, dass die ihn lieben. Ich glaube, das ist das Größte, was man machen kann. Mehr kann man gar nicht machen. Ja. Und wenn er so sagt, dass er das mit dem Tod für sich alleine ausmachen will, dann muss man das auch akzeptieren. Dann habt ihr es angesprochen, was ich auch gut finde, dass ihr es angesprochen habt. Aber mehr kann man dann auch nicht machen. Ist dein Vater eher ein intellektueller Typ oder war jemand, der sich viel früher auch so über Tod und solche Dinge Gedanken gemacht hat? Überhaupt nicht. Also die emotionale Ebene, würde ich persönlich sagen, war eher verkümmert. Also anders als bei uns, die sich, also bei uns sprich jetzt die Brüder, die sich dann darüber schon mal Gedanken gemacht haben und wie gesagt auch, Auch letztendlich, wenn ihr ihn besucht und er ist einigermaßen ansprechbar, dass du vielleicht ihn nur fragst, was du tun kannst, ob du ihm nur was mitbringen kannst oder ob du ihm was vorlesen sollst oder das kann man so allgemein gar nicht sagen. Nee. Du musst ihn halt feinfühlig beobachten, dass es auch kein Stress ist. Ich würde auch nicht so viele Leute mit dorthin nehmen. Ja. Für einen sterbenden Menschen ist ja schon ein zu hohes Geräusch unter Umständen schon ein Stress. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also ich war heute mit meinem Bruder da und dann haben wir irgendwie einen Fenstergriff ausgewechselt, der irgendwie kaputt gegangen war in diesem Hospiz. Mhm. Und da war er dann irgendwie extrem verwirrt. Also das passt insofern sehr gut. Und da sagte er dann irgendwie auch, ich warte jetzt erstmal bis dieser Geräuschpegel. Er konnte ihn nicht genau lokalisieren, aber insofern passt das sehr gut. Dann kam halt irgendwie auch dieses sehr innere oder innige Gespräch über die Frage, möchtest du nochmal darüber sprechen, was passiert sozusagen nach dem Tod oder wie sprichst du? Ich habe den Eindruck, Nikolas, dass du das intuitiv auch schon richtig machst. Ja. Lass dich einfach da nach deinem Gefühl leiten und versuche, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so viel Zeit wie irgend möglich noch bei ihm und mit ihm zu verbringen. Ja. Irgendwann hast du die Chance nicht mehr mit ihm. Ja, das ist irgendwie auch. Also das bestärkt uns oder mich in diesem Fall auch, weil ich irgendwie mich auch mal mit meinen Brüdern da Rücksprache halte. Also insofern herzlichen Dank. Sehr gerne, Nikolas. Dann wünsche ich für deine Vater. Halte, weil das ist ja auch ein schwieriges Thema. Man kommt da ja sozusagen von heute auf morgen rein und es gibt wahrscheinlich tausende. Menschen, die genau dieses gleiche... Wünschen wir deinem Vater so wenig Leiden wie nur irgend möglich. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit Vanessa und Vanessa ist 41. Guten Morgen, Vanessa. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Vanessa. Ja, hallo. Ja, erstmal vorneweg, wir wissen, sehr charismatische Persönlichkeit. Das wollte ich dir erstmal von meiner Mutter ausrichten. Vielen Dank, sehr nett. Die kennt dich nur von Diskussionen, zum Beispiel bei Betrifft. Mhm. Also sie ist ja um diese Zeit auch längst nicht mehr auf. Ja, warum ich anrufe? Und zwar, es geht darum, von dem Fakt Hier- und Jetzt-Zustand, Fakt ist, ich kann überhaupt nicht mehr vor die Tür gehen seit anderthalb bis zwei Jahren, überhaupt nicht mehr. Ich gehe nicht mehr raus. Was ist los? Bist du krank? Ich bin krank psychisch. So, aber ich wollte jetzt nur mal von dem Hier- und Jetzt-Zustand, also ausgehend so, ich leide unter einem starken Putz- und Waschzwang, mhm. der es mir halt unmöglich macht, überhaupt noch vor die Tür zu gehen, weil mich das völlig in Anspruch nimmt. Du lebst alleine? Ich lebe zwar jetzt alleine, bin aber zusammen mit einem Verlobten, der halt berufstätig ist, mhm. also der hat Ingenieur studiert und wir kennen uns jetzt knapp 10 Jahre und da wäre ich jetzt sowieso noch drauf hinausgegangen, nur dass das nicht den Rahmen jetzt der Sendung sprengt, mhm. wenn ich jetzt aushole. Auf jeden Fall, wir kennen uns so ungefähr jetzt so 10 Jahre und der hat durch seinen Beruf bedingt viele Außentermine mhm. und halt durch meinen Zwang habe ich einen so zeitversetzten Rhythmus bis mhm. tief in die Nacht hinein, dass das kollidieren würde mit seinen Aufstiegszeiten und dass er dann... Das bedeutet, dass diese Beziehung erstmal jetzt also so ganz pro forma ist, genau. Und den telefoniert er denn ab und zu schon mal? Ja, natürlich, mhm. er kommt auch schon mal, natürlich bringt Lebensmittel, also er kommt, er wohnt dann jetzt vorübergehend bei seinen Eltern, er ist Einzelkind. Also er versorgt dich? Er versorgt, genau. Er ist der Einzige, der dich versorgt? Der ist im Moment der Einzige, der mich hier versorgt. Wir sind hier Eigentümer in einem 6-Parteien-Haus. Ja, ja. Und er holt mir halt die Sachen dann hier hin und kommt auch, heute war er auch wieder da, ja. fährt aber zeitig dann wieder nach Hause, weil halt am nächsten Tag wieder die Arbeit dann ruft. Vanessa, beschreib mir doch mal, damit ich mir das mal so vorstellen kann. Du sagst Wasch- und Putzzwang. Ja, genau. Fangen wir mit dem Putzen mal an. Ja, genau. Wie oft und was putzt du? Also das fängt dann so an, also ich war auch natürlich berufstätig nach dem Abitur, da galt natürlich erstmal nur halt Ausbildung, Führerschein und so weiter, Gefühle hatten keine Zeit und dann habe ich ja dann auch, hatte ich früher gar nichts mit zu tun, also das war halt ganz normal. Und dann sind wir so von 9 bis 10 Jahre hochgerechnet, jetzt hier in der Eigentumswohnung, mhm. dann war ich auch noch berufstätig und dann fing das so an, vor 5 Jahren, hatte ich berufliche Probleme, mhm. ich hatte einen krankhaften Ehrgeiz. Lass uns mal, Schwenk machen zur aktuellen. Ja, genau. Was putzt du und wie oft putzt also du? Also das geht dann los, wenn ich dann aufgestanden bin, ich schlafe natürlich dann auch lang so bis in den Mittag, um mir den Schlaf danach zu Und dann stehe ich auf, dann höre ich mir dann die Nachrichten an und informiere, also es ist für mich auch wichtig, dass ich mich erstmal ganz genau informiere, was läuft, also über Fernsehen, auch über Zeitungen lese ich auch. Und dann fange ich an erstmal in der Küche, mache den Kaffee und dann, wenn ich dann erstmal so ein bisschen mich informiert habe, dann lasse ich Wasser ein und da fängt das mit dem Wohnzimmer an. Das geht dann erstmal los mit Scheibenputzen. Jeden Tag? Jeden Tag Fenster putzen? Ja, genau. Ich gehe dann also jeden Tag über die Fenster, innen, wie gesagt, und dann über die Stühle, über die Fensterbank und dann geht das hier reihum. Und dann erstmal feuchtwisch und dann wird dann gesaugt. Wie groß ist deine Wohnung? Die ist gut 70, also ja. so 70 rum. Also ne? Fensterputzen, Staubwischen, saugen. Genau, Staubwischen, genau das Übliche und das geht von Raum zu Raum halt. Und dann geht das nachher erstmal feucht durch und dann mit dem Wischen. Und am Ende wird dann nachher die Wohnung dann nochmal gesaugt. Gut, dadurch, dass ich jetzt den Turnus so eingefleischt habe, schaffe ich das auch in einer gewissen Zeit dann natürlich durchzuziehen. Aber wie viel machst du das? Machst du dieses einmal am Tag oder mehrfach am Tag? Das ist also, einmal am Tag gehe ich dann immer durch also alle Räume, dass ich die an einem Tag geschafft habe. Also einmal am Tag Fenster putzen reicht dann. Ja, genau, das Gott sei Dank. Also, ja, klar, ich frage nur, das hätte ja noch viel schlimmer. Ich meine, das ist so schon schlimm genug. Ja. Das heißt, die Wohnung ist natürlich absolut blitzeblank. Sicherlich. Es ist natürlich auch so, weil ich auch gerne schmücke und dekoriere, da habe ich natürlich auch überall so Windspiel und sowas hängen, aber auch wie ein Klavier, was ich auch hier, ja gut, das ist eine Bräuche, ich habe ein Klavier hier zwar stehen, was ich mich aber nicht traue zu spielen halt, weil die Wohnung hellhörig ist. Mhm. Das wird natürlich dann auch poliert und die Sachen, die da draufstehen und so weiter. Wie sieht das im Badezimmer aus? Was putzt du da? Also im Badezimmer, genau, gute Frage. Wenn ich dann abends, also das letzte Zimmer, wenn ich mich dann im Bad, weil ich das ja dann noch brauche, wenn die Küche dann fertig, die Kacheln gemacht sind, die Spüle gepoliert, dann ist das letzte, was ich dann aber ist das Badezimmer. Und wenn ich mich dann gewaschen habe, dann gehe ich die Toilette und wische dann nochmal so, lasse Wasser in das Becken, damit das ja auch keinen Krach macht und gehe dann mit dem Lappen halt dann nochmal so über die Kacheln drüber, auch jede Nacht, also in der Nacht natürlich. Was, weil du zeitversetzt lebst. So, genau, jetzt hast du gesagt, neben dem Putzzwang auch den Waschzwang. Beschreib es mal, wie oft duschst du dich oder wäschst du dich? Genau, das hatte eben auch ein Kollege hier von dir gefragt. Also das Duschen, das habe ich auch eingeschränkt. Also ich war auch natürlich mal in der Behandlung, muss ich dazu sagen, auf einer stationären Behandlung. Mhm. Das hat aber nicht so den erhofften Erfolg gebracht, weil das dann halt nicht so korrelierte. Da hatte jemand ein anderes Problem und das war schlecht in der Gruppe. Ja. Da konnte ich das nicht so äußern. Okay. Da habe ich dann also mich 2 bis 3 Mal am Tag geduscht in der Klinik. Ja. Und hier zu Hause, da habe ich das Gott sei Dank so eingeschränkt, dass ich dann mich nur einmal, also nicht dusche, sondern richtig gründlich wasche. Weil ich nämlich, wenn ich mich duschen würde, die Dusche ist in der Badewanne mit so einem Schutzglas, dann müsste ich ja das auch wieder polieren. Ach so. Also einmal so den gesamten Körper duschen reicht dann aus. Also genau, also das habe ich Gott sei Dank schon eingeschränkt. Und die Hände, wie oft wäschst du dir die? Also die sind im Zusammenhang, die werden sowieso nass, also hier immer, wenn ich die putze, also 20, 30 Mal hochgerechnet, weil die ja zusammen mit dem Putzen eh nass werden. Mhm. Bei der Gelegenheit wasche ich die auch, wenn die sowieso. Ist die Haut nicht schon brüchig an den Händen? Ja, und da bin ich auch gefragt worden, also komischerweise habe ich da so einen Trick jetzt, so ein Mittel, was mir das und solche Lappen, die da halt nicht auf, ich habe mal eine Zeit, die komplett offen gab, bluten. Und wenn die, jetzt habe ich natürlich so ein klasse Mittel, so eine ganz tolle Creme, womit ich die sehr ausführlich einbringe. Würde ich jetzt übertreiben, wenn ich sage, du bist die ganze Zeit, während du wach bist, du bist ja dann nachts eher wach als dann am Tage, letztendlich irgendwie damit beschäftigt, die Wohnung in Ordnung zu bringen. Immer sauber zu machen. Oder dich sauber zu machen. Ja. Weil seit 1,5 Jahren ist nicht mehr vor die Tür gegangen. Genau, jetzt das kommt dann auch noch dazu, wo du jetzt fragst, das ist natürlich auch noch erschwerend. Mein Vater, der ist jetzt seit Februar jetzt tot. So, der hatte eine starke Herzinsuffizienz, also er war auch Beamter, als Jurist tätig und so. Und dann war er, also das wäre aber jetzt so aus. Vanessa, alles, was ich jetzt von dir höre, ist, dass ich höre, dass da so ein Druck hinter dir steht, seit anderthalb Jahren verschanzt in der Wohnung, dass aber so etwas von sehr, sehr, sehr, sehr dringend professionell geholfen werden muss, eingegriffen werden muss, dass wir da gar nicht weiter darüber diskutieren müssen. Du brauchst ganz dringend ganz, ganz intensive professionelle Hilfe. Ja, ich dachte mir nur, spreche ich vielleicht für andere, irgendwelche Betroffenen, die vielleicht auch mithören oder vielleicht sich da auch irgendwie angesprochen fühlen, die auch nicht anrufen oder vielleicht kann ja sein, dass jemand das jetzt irgendwie auch mithört, dass ich für andere mitspreche. Und genau, und deswegen dachte ich, ich hatte schon 2 Mal versucht bei dir, da bin ich aber nicht zu dir durchgekommen. Ist auch ganz gut, dass ich wollte jetzt einfach nur mal mit dir sprechen. Vanessa, was ich dir sage, ist, dass ich dir dringend wirklich professionelle Hilfe anrate. Ja, das sagte ich mir. Ich weiß, das ist natürlich nicht so leicht, wenn du da festsitzt, aber da gibt es natürlich auch Mittel und Methoden, dass man genau auch Menschen aus so einem Gefängnis quasi selbst... Das ist wie ein goldener Käfig. Ja, das glaube ich, Weil ich nur Angst habe, irgendwie setze mich der hohe Anforderungen auch an die anderen, die von vornherein sowieso nicht zu erfüllen, aus irgendeinem Grund, durch schlechte Erfahrungen, wie auch immer, und dann echauffiere ich mich dann permanent nur auf diese Wohnung. Jetzt möchte ich, es muss jetzt ein Fachgespräch folgen, jetzt musst du mit meiner Psychologin sprechen. Jetzt müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Ihr müsst jetzt gemeinsam beraten, was du tun kannst und was auch konkret in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen passieren sollte. Ich möchte dich sehr dazu ermutigen, weil du hast ja keine Lebensqualität mehr. Du machst ja dein ganzes Leben so kaputt und es wird ja immer schlimmer. Ja, klar. Vanessa, du legst bitte auf und Magdalena, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Okay. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Und hoffentlich können wir dir ein bisschen weiterhelfen. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Dankeschön, tschüss. Hier ist Dennis. Dennis ist 27. Guten Morgen. Hallöchen. Hallöchen. Dennis, um was geht's bei dir? Ja, es geht bei mir darum, also erstmal wollte ich noch was zu Nikolas sagen, dessen Vater gerade im Hospiz ist. Das hat mich sehr bewegt. Das ist bei mir genau dieselbe Geschichte gewesen. Genau vor einem Jahr ist mein Vater auch an Krebs gestorben, auch an Prostatakrebs. Und ich kann nur auch aus meiner Erfahrung sagen, das, was du gesagt hast, war richtig. Und auch einfach da sein und das Gefühl geben, dass man bis zuletzt jemanden begleitet. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber jetzt zu deinem Thema. Nett, dass du es nochmal gesagt hast, finde ich. Ja, das ging mir natürlich recht nahe. Ja. Den ganzen Abend so viele mit Krankheiten. Nee, ich habe ein ganz anderes Problem. Ein privates, was mit Beziehung zu tun hat, was mit Liebe zu tun hat. Und zwar habe ich eine langjährige Beziehung geführt. Und jetzt ist das halt vorbei, seit 3 Jahren. Und seitdem, weil ich halt so ein lieber, netter Kerl bin, passiert nichts mehr in der Hinsicht. Und seit 3 Jahren solo? Ja, seit 3 Jahren wirklich solo. Also und wie lange hatte die Beziehung vorher gehalten? 6 Jahre. 6 Jahre. Mhm. Und also das hatte mich quasi meine ganze Jugend begleitet und auch bis in meine Studienzeit rein. Mhm. Nur jetzt das Problem, ich habe das Gefühl, nette Menschen lernen keine guten Frauen mehr kennen. Die Frauen, die wollen nur die Arschlöcher haben. Wenn man den Sex haben möchte, dann kriegt man den. Aber wenn man irgendwie... Hattest du denn wenigstens... Ja, Sex hattest du in den letzten 3 Jahren. Ja, natürlich. Ja. Aber muss ich mir keine Sorgen machen. Was einen, das denke ich mal, geht vielen so nicht auf Dauer glücklich macht. Man sucht ja doch eine erfüllende Liebe, ein tolles... Also du bist schon ein Typ, der aktiv ist und sich auch so unter Menschen begibt und sucht auch. Ja, total. Ja. Also auch wirklich überhaupt... Warst du denn mal verliebt in den letzten 3 Jahren? Mal ein bisschen verknallt? Ständig. Ja. Und hat aber nichts so letztendlich gebracht. Nee, weil ich halt immer wieder feststelle, ich finde den richtigen Moment zum, ich sag das mal, zum Zuschlagen nicht. Also also während meine Kumpels dann halt so dreist schon sind und dann auch immer wieder die richtige treffen, ist das bei mir halt irgendwie so, dass es... Vielleicht, Dennis, vielleicht hast du ja auch in diesen 3 Jahren noch nicht die richtige getroffen. Ja, aber da denke ich mir jedes Mal, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Doch. Jedes Mal lerne ich wieder eine neue Nette kennen. Ja, und da denke ich wieder, das kann doch nicht wahr sein, dass es da nichts gibt immer wieder und immer ja, wieder. Ja, also ich finde ja, dass man da unter Umständen auch manchmal sehr geduldig sein muss. Manchmal dauert es lange, bis man eine Liebe findet. Manchmal dauert das auch viele Jahre. Ja, das ist natürlich schlimm, wenn man so im besten Alter ja, ist und man denkt, man könnte jetzt die Zeit so schön zu zweit genießen. Hab ich sehe das halt bei meinen Kollegen auch immer, die haben alle eine Freundin, da ist es der Wahnsinn, also aber, wenn man da alleine ist. Ich selbst habe solche Zeiten auch schon, auch so lange Phasen gehabt, wo es einfach nicht funktionierte, wo ich dann auch manchmal dachte, mein Gott, was ist los, machst du was falsch oder stimmt was mit dir nicht? Nee, manchmal sind die Konstellationen nicht so. Es braucht ja auch so viel, was alles zusammenpassen muss, bis es zu einer Verliebtheit kommt oder dann vielleicht sogar zu einer Liebe. Wenn man dann auch bestimmte Ansprüche vielleicht hat und Vorstellungen, klappt's bisweilen ja dann auch. Ja, und dann kommt da das Problem dazu, dass man sein Selbstbewusstsein sozusagen Stück für Stück verliert. So, dazu möchte ich dich ermuntern, dass du das eben nicht verlierst. Ich glaube, so wie ich dich jetzt nur in den paar Minuten am Telefon jetzt kennengelernt habe, dass du wirklich ein netter und aktiver Kerl bist, der alles andere, der wirklich nicht sein Selbstbewusstsein verlieren darf. Immer wieder Sisyphus, immer wieder neu. Immer wieder neu, immer wieder neu. Schwierig. Nein, so muss man es machen. Und irgendwann wird es funktionieren. Vielleicht dauert es auch noch mal 2 Jahre. Vielleicht. Ach, hör auf. Nein, ich will dir jetzt nicht Angst machen. Vielleicht klappt es auch noch in diesem Jahr. Aber ja, mach einfach so weiter, wie du es bisher gemacht hast. Bist du noch Student oder arbeitest du schon? Nee, mittlerweile arbeite ich. Und im Berufsleben ist es ja noch schlimmer sozusagen als im Studentenleben. Da geht ja dann wenigstens noch mal ab und zu was, um das mal so auszudrücken. Ja, das ist natürlich. Was machst du beruflich? Ich bin auch in den Medien tätig. Also, gut. Dennis, jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Ja, also, macht ja nichts. Also Quintessenz, bagger weiter und lass dich bloß nicht entmutigen und du bist ein netter Kerl und ich bin sicher, irgendwann wirst du auch eine ebenso nette Frau finden. Dein Wort in Gottes Ohr. Finde ich schön. Danke, alles Gute. Dass ich mal mit dir sprechen kann. Alles Liebe, Dennis. Und tschüss. Allen schönen Abend, ne? Danke sehr. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Heute Nacht Patricia Unger. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr dann auch am Montag wieder anrufen. Ich wünsche euch jetzt einfach ein schönes, angenehmes Wochenende und sage tschüss. Bis nächste Woche. Bye-bye.